Schatten der Vergangenheit. Jürgen Mossack verheimlicht seine Herkunft nicht. Im Gegenteil. Wer seinen Namen bei Google eingibt, landet schnell bei einer Website, auf der sich tausende Anwälte mit ihren Spezialgebieten präsentieren. Dort steht in Jürgen Mossacks Profil: geboren in Fürth, Bayern, Deutschland. Und dennoch ist Jürgen Mossack in Deutschland ein vollkommen unbeschriebenes Blatt. Keine Zeile ist in deutschen Zeitungen über ihn erschienen, obwohl er eine der fragwürdigsten Firmen in einer der heikelsten Branchen leitet, als Deutscher. Damit ist diese Geschichte für uns eine Kategorie nach oben gesprungen. Oder zwei? Egal. Jedenfalls haben wir jetzt einen Teaser, der sich ziemlich gut liest. Ein Deutscher hilft einigen der schlimmsten Verbrechern und Diktatoren unserer Zeit, ihre Spuren zu verschleiern. Frage John Doe: Kennt man Jürgen Mossack eigentlich in Deutschland? Antwort SZ: Nein, niemand kennt ihn hier. John Doe: Das wird sich vermutlich bald ändern. Wir wollen mehr herausfinden über den Mann im Zentrum unseres Leaks und beginnen zu recherchieren, zuerst im Netz und dann in internationalen Pressedatenbanken. Das Ergebnis ist fast gleich null. Jürgen Mossack, heute Ende 60, wird zwar hier und da erwähnt, aber es gibt kein Porträt, keine größere Geschichte. Im Internet finden sich bis auf einen dürren Lebenslauf bei der erwähnten Anwaltsseite nur Banalitäten, etwa, dass Mossack Mitglied sei im Rotary Club Panama, in der International Maritime Association und in diversen Berufsverbänden, die sich mit Steuerrecht und Ähnlichem befassen. Außerdem stoßen wir auf ein paar Fotos, die ihn bei verschiedenen Anlässen zeigen, etwa bei einem Treffen mit dem Premier und Finanzminister der britischen Jungferninsel, eine der wichtigsten Steueroasen und damit ein natürlicher Partner für Mossack Fonseca. Jürgen Mossack scheint kein Interesse an einer größeren Öffentlichkeit zu haben. In unserem Archiv jedenfalls finden sich keine Interviews. Gleichzeitig hält er aber Vorträge und schreibt Fachartikel, in denen er sich vehement gegen tiefgreifende Reformen der Offshore-Industrie wendet. Wir beschließen, systematisch vorzugehen und besorgen uns eine Kopie seiner Geburtsurkunde. Darin finden wir schon mal die amtliche Bestätigung dafür, dass Jürgen Mossack in Deutschland geboren wurde. Er kam am 20. März 1948 in Fürth zur Welt, im Rathausstift, und zwar genau um 6.25 Uhr. Sein Geburtsname ist Jürgen Rolf Dieter Herzog. Als Mutter wird eine Verkäuferin namens Luise Herzog eingetragen, als Vater ein Maschinenbauer namens Erhard Peter Mossack. Erhard Mossack scheint in den Nachkriegsjahren von Maschinenbauer auf Journalist umgestiegen zu sein. So wird 1951 im Spiegel ein Sportjournalist namens Erhard Mossack erwähnt, der für die Nürnberger 8-Uhr-Nachrichten über einen mysteriösen, maskiert kämpfenden Freistilringer schrieb, dem die Zuschauer den Kampfnamen Würger von Wien verpassten. Dieser Erhard Mossack spekulierte, der Würger von Wien, dessen Spezialität eine Würgezange von hinten war, könne in Wahrheit der Henker von Prag sein, ein Tscheche, der während der Nazi-Besatzung einen Haufen Tschechen an deutsche Galgen geliefert haben soll. Allerdings kommt der Spiegelautor zu dem Schluss, dass Mossack falsch gelegen habe. Offenbar derselbe Erhard Mossack trat auch als Autor einiger Bücher in Erscheinung, eines davon aus dem Jahr 1952 mit dem martialischen Titel »Die letzten Tage von Nürnberg«. Das Buch ist antiquarisch problemlos erhältlich. Es ist ein sachliches Werk über die letzten Kriegstage in Nürnberg, also bevor die Alliierten die Stadt endgültig einnahmen. Anders als der Titel es hätte erwarten lassen, spricht aus dem Buch keinerlei Gesinnung, kein Revanchismus, keine Glorifizierung der Zeit der Nationalsozialisten. Unterhaltsamer ist ein 1955 erschienenes Büchlein im Groschenheftformat »Schmuggelgut für Tanger«. Darin erzählt der Autor Erhard Mossack, er habe als Journalist im Jahre 1954 in Zusammenarbeit mit der Internationalen Kriminalpolizei, der Interpol-Zentrale in Paris, an der Aufdeckung eines internationalen Autoschmugglerrings mitgearbeitet, der in den Nachkriegsjahren in Westeuropa sein Unwesen getrieben habe. Im Klappentext des Büchleins heißt es: Mossack war zu diesem Zweck selbst in Frankreich und Spanien und hat die anfangs kaum entwirrbaren Spuren der Banditen verfolgt. Einen der gestohlenen Wagen, einen Mercedes 300, hat Mossack angeblich sogar selbst nach Deutschland zurückgebracht. Die Autorenbeschreibung in Schmuggelgut für Tanger enthält auch das Geburtsdatum jenes Erhard Mossack. Es ist der 16. April 1924. Dasselbe Datum, das auch auf Jürgen Mossacks Geburtsurkunde für Erhard Mossack vermerkt ist. Es ist also ohne Zweifel derselbe Mann. Welch Ironie, dass sein Sohn ein paar Jahrzehnte später weit schlimmeren Figuren als Schmugglern hilft, über anonyme Offshore-Firmen ihre Spuren zu verwischen. 3 Jahre nach Veröffentlichung des Groschenromans, im Oktober 1958, zieht Erhard Mossack laut Melderegister ins rheinland-pfälzische Lützerath. Dort wiederum meldet er sich im Juli 1961 ab und teilt mit, er werde auswandern, wahrscheinlich in die USA. So ist es im Melderegister vermerkt. Die ersten 13 Jahre seines Lebens verbrachte Jürgen Mossack also offenbar noch in Deutschland. Das bestätigt uns ein Artikel, der Anfang Januar 2012 in einer Lokalausgabe der Frankfurter Rundschau erscheint. Es ist ein Porträt eines gewissen Peter Mossack. Der Anlass für den Text ist, dass dieser Peter Mossack, IT-Manager und Gründer des Lions-Clubs Justus von Liebig-Darmstadt, um 2010 zum Honorarkonsul der Republik Panama ernannt wurde, und zwar für die Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg. Mossack? Und Panama? Genau. Peter Mossack trägt nicht nur denselben Nachnamen, er ist Jürgen Mossacks jüngerer Bruder. In der Frankfurter Rundschau erzählt er, die Familie sei nach Panama ausgewandert, als er etwa 6 Jahre alt gewesen sei. Das deckt sich mit der Angabe seines Vaters im Melderegister. Er sei, erzählt er der Frankfurter Rundschau, nach dem Studium in Panama nach Deutschland zurückgekehrt, besuche aber etwa alle 2 Jahre seinen Bruder. Der habe eine Anwaltskanzlei in Panama und sei gut vernetzt. Warum haben die Mossacks Anfang der 60er Jahre Deutschland verlassen? Wer nach dem Krieg sein Glück in Südamerika suchte, tat das oft genug, um seiner eigenen Vergangenheit im Dritten Reich zu entkommen. Wir stellen einige Anfragen an Datenbanken und Archive in Deutschland und den USA und warten. Oft dauert es Wochen und Monate, bis Antworten kommen. Bislang wissen wir nur, dass Erhard Mossack zurück nach Deutschland kam und 1993 in Eichach, nicht weit von München, starb. Sicher ist, dass Erhard Mossack mit seinem Sohn Jürgen Anfang der 60er Jahre in Panama landet. Einem Lebenslauf von Jürgen Mossack, den wir in unseren Daten finden, entnehmen wir, dass er nach der Schulzeit am Instituto Pedagogico in Las Cumbres an der Universität Santa María la Antigua in Panama-Stadt studierte. Während des Studiums arbeitete er nebenher bei einer Kanzlei, die man heute ebenfalls aus dem Geschäft der Offshore-Firmen kennt. Arosemena Noriega y Castro. Dort ist Mossack etwa ab 1970 offenbar erst als Assistenzanwalt und später nach seinem Examen 1973 als richtiger Anwalt beschäftigt. Danach arbeitet er 2 Jahre in London, bevor er 1977 in Panama mit nicht einmal 30 Jahren seine eigene Kanzlei gründet. Das große Geschäft beginnt. Zu der Zeit herrscht eine Militärjunta unter dem korrupten General Omar Torrijos. Für eine Anwaltskanzlei, die sich auf Firmengründungen spezialisiert hat, muss ein solches Regime keine Belastung darstellen. Wir suchen im Firmenregister Panamas nach Jürgen Mossack und finden etliche Dokumente, die Geschäfte schon kurz nach der Gründung der Kanzlei bezeugen. Darin wird die Kanzlei als Registered Agent genannt, was in etwa mit betreuende Kanzlei zu übersetzen ist, und Jürgen Mossack selbst als Direktor zahlreicher Offshore-Firmen. Was wohl schon damals bedeutet, Scheindirektor. Als 1983 Diktator Manuel Noriega die Macht übernimmt, laufen die Geschäfte der Jürgen Mossack Law Firm weiter. Jedenfalls ist an den Eintragungen im Unternehmensregister kein Rückgang der Firmengründungen zu erkennen. Unter Noriega, der, wie sich später herausstellt, auf dem Gehaltszettel diverser Drogenhändler steht, wird Panama zum Bankenzentrum des kolumbianischen Medellin-Kartells. Eben weil man dort ganz hervorragend seine Geschäfte im Dunkeln abwickeln kann. Mindestens einem der großen Drogenbosse dieser Zeit ist Jürgen Mossack behilflich, dem so grausamen wie geschäftstüchtigen Caro Quintero aus Mexiko. Quintero lässt im Februar 1985 den US-Drogenfahnder Enrique Kiki Camarena Salazar töten. Daraufhin starten die USA eine wütende Jagd auf den Drogenboss. Im April 1985 wird Quintero in Costa Rica verhaftet. Nur ein paar Tage zuvor hat ein Mittelsmann bei Jürgen Mossacks Kanzlei eine Firma gründen lassen, in die Vermögen von Caro Quintero fließt. Eine weitere Firma folgt kurz darauf. Diese hält eine Villa in Costa Rica, die später konfisziert und dem Nationalen Olympischen Komitee NOK Costa Ricas zur Nutzung überlassen wird, die der Form nach aber noch immer jener Briefkastenfirma Quinteros gehört, in der Jürgen Mossack als Scheindirektor agiert. Als das NOK Costa Ricas vor wenigen Jahren Mossack von Seca darum bittet, ihnen die Villa offiziell und endgültig zu überlassen, stellt sich Jürgen Mossack quer. Verglichen mit Caro Quintero sei selbst der legendäre Drogenbaron Pablo Escobar ein Baby, schreibt Mossack. Er wolle auf keinen Fall zu denen gehören, die Quintero nach seiner Freilassung besucht. Anmerkung: Auf eine entsprechende Anfrage antworteten weder Moss von noch Jürgen Mossack bis zum Redaktionsschluss dieses Buches. Tatsächlich kommt Quintero 2013 frei, nach fast 30 Jahren im Gefängnis. Er hat Jürgen Mossack offenbar bisher nicht besucht. Dafür ist Quintero inzwischen wieder einer der meistgesuchten Kriminellen der Welt. Am 1. März 1986 verschmelzen Jürgen Mossack und der panamaische Anwalt Ramon Fonseca ihre Geschäfte. Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, wie wir sie heute kennen, ist in der Welt und sie wird auch 30 Jahre nach ihrer Entstehung noch immer von den beiden Männern geführt, die ihr den Namen gaben. Wer zu Mossacks Kompagnon recherchiert, hat keinerlei Probleme, an Informationen zu kommen. Es ist eher so, dass sich die Fülle von Informationen kaum verarbeiten lässt. Denn Ramon Fonseca Mora, so sein voller Name, ist nicht nur einer der wichtigsten Politiker Panamas, sondern auch ein bekannter und preisgekrönter Schriftsteller. Fonseca ist derzeit Berater des panamaischen Präsidenten Juan Carlos Varela mit eigenem Sitz im Kabinett und gleichzeitig einer der stellvertretenden Vorsitzenden der Regierungspartei Panamenista. Anmerkung: Nachdem er mit Recherchen zu diesem Buch konfrontiert wurde, kündigte Ramon Fonseca im März 2016 an, beide Ämter ruhen zu lassen. Auf Deutschland übertragen wäre er ein politisches Schwergewicht wie Volker Bouffier, Julia Klöckner oder Ursula von der Leyen, allesamt stellvertretende Vorsitzende der CDU. Nur, dass keiner der CDU-Größen auch als erfolgreicher Schriftsteller eine Stimme hat. Kurzum, Ramon Fonseca ist ein sehr einflussreicher Mann in dem kleinen Land. In der panamaischen Presse wurde sogar spekuliert, Präsident Varela habe Fonseca zum Minister für öffentliche Sicherheit machen wollen, aber auf Druck der USA davon abgesehen. Die US-Regierung habe klargemacht, dass man einen mutmaßlichen Unterstützer von Geldwäsche nur sehr ungern als Minister sehe. Offenbar wissen die Amerikaner ganz gut Bescheid über die Geschäfte von Mossack Fonseca. Ramon Fonseca gehört augenscheinlich zu dem Typus Politiker, der die Öffentlichkeit und das Scheinwerferlicht liebt. Es gibt Unmengen Fotos, die ihn auf Veranstaltungen zeigen. Er kommentiert in Zeitungen. Er postet häufig auf Facebook und Twitter, wo er tausende Follower hat. Gleichzeitig scheint er jemand zu sein, der keinem Streit aus dem Weg geht. Er bietet seinen politischen Kontrahenten via Twitter schon mal an, einen Streit so zu regeln, wie echte Männer das vorgeblich tun. nämlich mit den Fäusten. Vielleicht hat sein politischer Einfluss auch damit zu tun, dass Ramón Fonseca ein sehr reicher Mann ist. Sein Unternehmen ist über die Jahre immer weiter gewachsen. Wir haben ein Monster erschaffen, sagte Fonseca 2008 in einem TV-Interview und meinte damit eigentlich wohl nur die Größe seines Unternehmens. Schon damals hatte Moss von einige hundert Mitarbeiter in Dutzenden Büros rund um die Welt. Anmerkung: Auf unsere Anfrage antwortete Ramón Fonseca bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Dieses Monster hat allerdings, ganz anders als sein deutscher Besitzer, auch in der Presse seine Spuren hinterlassen. Vor allem in lateinamerikanischen Medien wird Mossack Fonseca sehr direkt mit einer erheblichen Anzahl von Korruptions- und Geldwäscheskandalen in Verbindung gebracht. Meist beziehen sich die Artikel auf den schon im Prolog beschriebenen Verdacht jenes argentinischen Staatsanwalts, die frühere argentinische Präsidentin Cristina Kirchner und ihre mutmaßlichen Geschäftspartner hätten über insgesamt 123 von Mosfon gegründete Offshore-Firmen mehr als 60 Millionen US-Dollar außer Landes gebracht. Je nach Land und Veröffentlichungszeitpunkt werden noch weitere Verdachtsmomente hinzugefügt und Auffälligkeiten berichtet. Immer wieder fallen auch die Namen der Diktatoren Bashar al-Assad und Muammar al-Gaddafi, meist jedoch ohne detaillierte Beschreibung, wie genau die Verbindungen zu Mossack Fonseca sein könnten, die von der Kanzlei stets vehement dementiert werden. Den längsten und prägnantesten Artikel über Mosfon finden wir auf dem Internetportal des Weiß-Magazins. Das Medium ist eigentlich bekannt für so randständige wie unterhaltsame Geschichten wie Brieffreundschaften mit Serienmördern, Kiffen in Palästina oder Meth-Konsum in Nordkorea, veröffentlicht aber immer wieder auch sehr genau recherchierte Geschichten. Anfang Dezember 2014 veröffentlicht Weiss einen Text über Mossack Fonseca. Es ist eine wütende und faktenreiche Tirade, eine Abrechnung mit der panamaischen Kanzlei, die der Autor Evil LLC nennt, frei übersetzt das Böse GmbH. Wir machen daraus unseren Arbeitstitel: Die Kanzlei des Bösen. Mossack Fonseca ist über derartige Aufmerksamkeit verständlicherweise nicht erfreut. Wie sehr Sie die Artikel im Internet stören, zeigt uns E-Mail-Verkehr aus dem Jahr 2012. Darin beauftragen Moss von Mitarbeiter eine Firma namens Mercatrade mit etwas, das Experten Online Reputation Management nennen. Die Kanzlei soll in der Google-Suche weiß gewaschen werden. Wer nach Mossack Fonseca sucht, soll offenbar nicht gleich auf den ersten Ergebnisseiten negative Artikel finden. Die Geschäftsbeziehung wird allerdings nach nur wenigen Wochen von Mercatrade abgebrochen und der Vertrag aufgelöst. Die Google-Suche-Spezialisten geben entnervt auf. Es ist offenbar nicht möglich, Mossack Fonsecas ramponierten Ruf im Internet zu korrigieren. Vielleicht ist es wie beim Lackieren. Wenn eine Stelle zu dreckig ist, hält auch der schönste Lack nicht. Wer sich auf der Homepage von Mossack Fonseca umsieht, erfährt dort, dass Mossfon seit Jahren eine eigene Compliance-Abteilung hat. Diese achtet angeblich darauf, dass auch wirklich alle nationalen und internationalen Gesetze und Bestimmungen eingehalten werden. Das ist die Theorie. Ein spektakulärer Fall, den wir aus den Daten sehr genau rekonstruieren können, zeigt uns, wie Mossfon in der Praxis mit Compliance umgeht. Es geht um den aktuellen isländischen Premierminister Sigmundur David Gunnlaugsson. Er taucht 2007 als Aktionär der Briefkastenfirma Wintrust Incorporated auf den britischen Jungferninseln auf, gemeinsam mit seiner späteren Frau, der in Island bekannten Anthropologin Anna Sigurlaug Palsdottir. Ende 2009, als seine Politkarriere gerade an Fahrt aufnimmt, verkauft Gunnlaugsson seine Hälfte der Anteile an der Firma mit offiziellem Vertrag für den wohl eher symbolischen Preis von einem US-Dollar an seine Frau. Seither wird Anna Sigurlaug Palsdottir in den Mossack Fonseca-Unterlagen als alleinige Eigentümerin, als Direktorin und als Anteilsinhaberin geführt. Selbst ein gescannter Personalausweis liegt im digitalen Ordner der Firma, die laut dem Firmenregister der britischen Jungferninseln noch aktiv ist. Anmerkung, so der Stand im März 2016. Nun wird Sigmundur David Gunnlaugsson zwar erst im Mai 2013 Premier, also lange nach der Firmengründung im Jahr 2007, aber schon damals ist er Politiker. Und als er im Januar 2009 Vorsitzender der isländischen Fortschrittspartei wird, ist der Oxford-Absolvent noch immer Anteilseigner der Wintris. Das wäre schon jetzt eine ziemlich gute Geschichte. Ganz Europa kämpft gegen Steuerflucht und Offshore-Firmen und in Island hat der aktuelle Premierminister heimlich eine Offshore-Firma laufen. Ausgerechnet Island, würde man schreiben, denn beim Staatsbankrott des Landes haben Offshore-Firmen eine entscheidende Rolle gespielt. Über sie wurden illegale Darlehen verschoben, einige der involvierten Personen kamen dafür ins Gefängnis. Unsere Tageszeitungsreflexe springen an. Noch haben wir mit Gerard Ryle und dem ICIJ keine Vereinbarung getroffen. Was spricht dagegen, die Geschichte über den isländischen Premierminister auf der Stelle zu veröffentlichen? Jetzt ist der Mann noch im Amt. Wer weiß, ob er das noch ist, wenn wir ein paar Monate warten. Jetzt haben wir die Geschichte exklusiv. Wer weiß, ob nicht ein anderer Journalist diesen Tipp bekommt. Aber der Fall würde uns natürlich sehr helfen, europäische Partner für eine gemeinsame ICIJ-Recherche zu interessieren. Wir fänden eine internationale Teamrecherche großartig. Und wenn wir den besten Fall schon vorher publizieren, wird daraus nichts werden. Am Ende ist der Recherchestand der entscheidende Grund, die Geschichte zurückzuhalten. Im Moment haben wir keine Ahnung, was Sigmundur David Gunnlaugsson mit seiner Briefkastenfirma gemacht hat. Wir sehen in den Daten zwar, dass er ein Konto bei der Schweizer Großbank Credit Suisse in London eröffnet hat, aber wir haben keine Kontostände. Die Geschichte würde Gunnlaugsson sicher unter Druck setzen. Immerhin können wir erzählen, dass sich ein europäischer Regierungschef über einen Luxemburger Vermittler bei einem panamaischen Provider eine Offshore-Firma auf den britischen Jungferninseln besorgt hat, die ein Konto in London hat, das bei einer Schweizer Bank geführt wird. Das wirft schon einige interessante Fragen auf. Aber noch besser wäre, wir wüssten genau, was dahinter steckt. Und bei dieser Recherche könnte ein isländischer Kollege enorm helfen. Können Sie Isländisch? Wir auch nicht. Das macht es aber so gut wie unmöglich, in isländischen Medien zu recherchieren. Vielleicht ist die Firma längst bekannt. Wir beschließen, die Akte Gunnlaugsson erst einmal liegen zu lassen und rufen stattdessen ICIJ-Direktor Gerard Ryle an, um ihm von dem Fall zu erzählen. Soweit man am Telefon in der Post-Snowden-Ära eben sprechen kann, der Rest kommt verschlüsselt hinterher. Jetzt merken wir, dass Gerard nervös wird. Ein aktuell regierender Premierminister aus Europa? Das gefällt ihm. Und er versteht, dass uns das Thema unter den Nägeln brennt, weil es ihm selbst ähnlich ginge. Es passiert, was wir erhofft hatten. Gerard drückt aufs Tempo. Wir gehen die Terminkalender durch, finden 3 Tage Mitte März, die uns allen passen, und er bucht den Flug aus Washington. Und jetzt zurück zur Compliance-Abteilung von Mossack Fonseca. Die Geschichte des isländischen Premiers zeigt, wie ernst Moss von seiner Due Diligence nimmt. Due Diligence heißt, ein Unternehmen prüft, ob bei bestimmten Personen besondere Risiken zu beachten sind. Eines dieser Risiken haben wir bereits in Verbindung mit Wladimir Putins Freund Sergei Roldugin erwähnt. Wenn ein Endkunde den Status einer politisch exponierten Person, kurz PEP, innehat, ist man klug beraten, besondere Nachweise anzufordern. Zum Beispiel zu fragen, woher die Gelder genau kommen oder was der Zweck der Firma ist. Dasselbe gilt, wenn jemand wie Sergei Roldugin eine enge Beziehung zu einer solchen PEP hat. Dies beträfe spätestens seit Mai 2013 auch Sigmundur David Gunnlaugssons Frau. Anna Sigurlaug Palsdottir gehört seit Ende 2009 die Briefkastenfirma Wintris allein. Aber sie hat ohne Zweifel eine enge Beziehung zu einer PEP, ihrem Mann. Das fällt der Moss von Compliance-Abteilung auch tatsächlich auf. Mosfon hat Zugang zu jenen teuren Datenbanken, in denen Tausende von Namen gelistet sind, die entweder selbst PEPs oder VIPs sind oder in engem Kontakt zu PEPs oder VIPs stehen. Diese Datenbanken werden von ihren professionellen Anbietern wie etwa Reuters gepflegt und aktualisiert. So gerät auch Anna Sigurlaugpalsdottir bei einer Routineüberprüfung ins Visier der Mosfon Compliance. Ein Mitarbeiter meldet sich also im Sommer 2013 per Mail bei der Luxemburger Firma Interconsult, die für die Frau des Premiers die Firma betreut. Die Kundin habe PEP-Status wegen ihres Mannes. Man brauche mehr Informationen, um eine erweiterte Due Diligence-Prüfung durchführen zu können. Interconsult scheint diese Informationen aber nicht zu liefern, denn es folgt wenig später eine freundliche Erinnerung an die erste Mail, dann eine weitere freundliche Erinnerung und noch eine, aber alle laufen ins Leere. Auch ein Jahr nach der ersten Mail ist offenbar nichts passiert. Drohen die Mosfon-Mitarbeiter in den E-Mails, die wir sehen, irgendwann mit dem Ende der Geschäftsbeziehung? Setzen sie ihre Vorgesetzten auf CC, gar Jürgen Mossack selbst? Nein. Im Oktober 2014 setzen die freundlichen Erinnerungen offenbar aus, um Mitte 2015 wieder einzusetzen. Und tatsächlich, im Oktober 2015 unterzeichnet die Frau des isländischen Premierministers ein Formular, das die Herkunft der Mittel der Firma klären soll. Sie macht ihr Kreuz bei Einkünfte aus Erbschaft Trust Fund und beschreibt die Firma als Passive Non-Financial Entity. Eine Mosfon-Angestellte antwortet und erklärt, man warte weiterhin auf andere Dokumente in dieser wichtigen Sache, etwa eine Passkopie, einen Adressnachweis der Eigentümerin sowie ein Empfehlungsschreiben einer Bank oder eines anderen Geschäftspartners. Mossack Fonseca hat also mehr als 2 Jahre geduldig gewartet. Knallharte Compliance sieht anders aus. Es wirkt, als wolle Mossack Fonseca mit seiner Compliance-Abteilung den Anschein der Rechtmäßigkeit erwecken, ohne aber ernsthaft die Geschäfte zu gefährden. Ein Eindruck, den wir noch häufiger gewinnen werden. Vorerst legen wir den Fall des isländischen Premierministers aber auf den Stapel der Geschichten, die wir mit einheimischen Kollegen recherchieren wollen. Auf diesem Stapel liegen auch schon die Akte Putin und der Fall Argentinien gegen den Hedgefonds NML. Sollte aus unseren Daten ein internationales Projekt entstehen, wird das ICIJ nach geeigneten Investigativjournalisten vor Ort suchen. Wenn das ICIJ nicht einsteigt, werden wir das selbst tun. Gunn Laugson ist nicht der einzige Staatschef, dessen Geschäfte wir in diesen Tagen recherchieren. Auf einen weiteren stoßen wir, als wir die Daten, die weiter wachsen, routinemäßig nach bereits im Internet kolportierten Geschichten absuchen. Eine der im Netz erwähnten Briefkastenfirmen, die panamaische Nick State Development SA, finden wir relativ schnell. Sie wurde offenbar gesteuert vom damaligen nicaraguanischen Präsidenten Arnoldo, genannt Fatman Alemán, den Transparency International zu den 10 korruptesten Politikern aller Zeiten zählt. Konkret soll Alemán mit der Nick State und weiteren Scheinfirmen fast 100 Millionen Dollar staatlicher Gelder in seine eigenen Taschen umgeleitet haben. Das behaupten die Rechercheure der Stolen Asset Recovery Initiative, kurz STAR, ein Gemeinschaftsprojekt der Weltbank und des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Das Ziel von STAR ist es, Staaten beim Wiederbeschaffen gestohlenen Vermögens zu helfen. Anders ausgedrückt, STAR sucht das Geld, das Autokraten und Diktatoren den Menschen in ihrem Land geraubt haben. Die Stolen Asset Recovery Initiative stößt allerdings sofort an ihre Grenzen, sobald die jeweilige staatliche Justiz die Dinge anders bewertet. So wurde Alemán zwar 2003 wegen Geldwäsche und Korruption zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, das Urteil im Januar 2009 vom obersten Gericht wieder aufgehoben. Die Opposition vermutet innenpolitische Gründe, da Alemáns Nachfolger, Daniel Ortega, mit der Partei des Ex-Präsidenten ein Bündnis geschmiedet hat. Eine wichtige Abstimmung folgte sogar unmittelbar nach der Aufhebung des Urteils, am selben Tag. Im erwähnten Weiß-Artikel wird Alemann als einer der wirtschaftlich Berechtigten, also als Nutznießer der in Panama gegründeten Firma Nickstate genannt. Die Star erklärt sogar im Detail, wie die Gelder geflossen sein sollen. Die Nickstate stand demnach im Zentrum eines Geldverschieberings, der von Alemanns Vertrauten um einen Mann namens Byron Jerez orchestriert wurde. Die Dokumente, die uns nun vorliegen, beweisen die Verbindung. Byron Rodolfo Jerez Solis hatte nicht nur Zugriff auf die Firma, sondern nachweisbar auch auf das Konto, das die Nickstate bei der Banco Aliado führte. Die Gelder auf diesem Konto, etliche Millionen US-Dollar, wurden später auf andere Firmen verteilt oder als Schecks ausgegeben, ausgestellt auf Maria Fernanda Flores de Alemán, seine Frau. Anmerkung: Bis zum Redaktionsschluss dieses Buches reagierte Arnoldo Fatman Alemán nicht auf eine entsprechende Anfrage. Bestellt und geführt wurde die Firma des ehemaligen nicaraguanischen Präsidenten übrigens von der Dresdner Bank Lateinamerika, einer der verlässlichsten Geschäftspartner von Mossack Fonseca. Ein erster Check zeigt mehr als 300 Firmen, die von dieser deutschen Bank gegründet wurden. Wir werden uns schnell daran gewöhnen, immer und immer wieder auf deutsche Banken zu stoßen. Lange sind die deutschen Banken mit ihren Offshore-Geschäften davongekommen und nun erwischt es sie doch. Und zwar früher, als wir erwarten.